Deutschlandfunk, das Feature. Das Empire des Geldes oder eine kurze Geschichte Amerikas. Ein Feature von Uwe Palle. Weltweit, US-amerikanischer Fastfood. Weltweit, amerikanisches Gedankengut. Weltweit, US-amerikanisches Strafblut. Weltweit, US-Marschkult. Weltweit, US-amerikanisches Fernsehen. Weltweit, US-amerikanisches Erbe. Weltweit, US-amerikanische Armee. Weltweit, US-Marsch vorbeigeht. Weltweit, warten auf amerikanische Taten. Weltweit, warten auf arabische Psychopathen. Weltweit, warten auf Öl aus Emiraten und Geldgeil. Warten auf den Weltstaat, Blut auf den Straßen. So klang im Frühjahr 2003 die Kritik an den USA in der Popmusik des alten Europa. Pünktlich zum Irakkrieg war Mellow Marks Rap weltweit überall zu hören. Das Bild von den USA hat dieser Krieg stärker beeinflusst als jedes andere Ereignis der letzten Jahre. Weltweit, US-amerikanische Hightech. Weltweit, amerikanische Computer und Crime. Weltweit, US-amerikanische Barcheck. Die Begründung durch eine jener klassischen Lügen, die stets der erste Kriegsakt sind, wenn ein Krieg gewollt wird, hat vielen zumindest eines erstmals sehr deutlich werden lassen, dass die USA ein Imperium sind und auch sein wollen. Warten auf CIA-News, warten auf CNN-News, warten auf die Sinnflut. Seither gehört es zu den Nagelproben jeder Deutung amerikanischer Politik, worin die strategischen Hintergründe des Irakkriegs gesehen werden. Der Freiburger Kulturhistoriker Klaus Teweleit. Vielleicht ist der Punkt viel heikler als arabische Welt und Irak. Ne? Wie kommen die Amerikaner an das chinesische Käuferpotenzial ran? Ja. Nicht nur im Bereich Zigaretten, wo es auf der Hand liegt und längst ausgerechnet ist, dass alle Amerikaner aufhören können zu rauchen in dem Moment, wo chinesische Rauchermärkte sich öffnen, haben sie ein Mehrfaches an Umsätzen, als sie bisher je hatten. Damit werden sie also leben können. Indien ähnlich. Dazu kommt der ganze Bereich des Autos, der, ne, wenn die Fahrräder in diesen Ländern mal übersprungen sind, Straßenbau und was dran hängt, wovon ja teils unsere Gesellschaften leben, großenteils Städte, ganze Regionen, Zulieferbetriebe und so weiter leben. Da sind ungeheure Potenziale. Irak ist dabei eine fast zu vernachlässigende Größe. China und Indien haben zusammen mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung, ne, wenn ich mich nicht täusche. Wenn man das in einem westlichen Marktsinne erschließt, als Käufermärkte sind erstmal unendliche Möglichkeiten gegeben. Natürlich auch unendliche Möglichkeiten von weiterer Verschmutzung und CO2-Absonderung. Das sind ziemlich furchtbare Prozesse, da will auch keiner richtig hindenken. Wirtschaftsinteressen der USA werden oft erwähnt, wenn es um ihre geopolitischen Strategien der letzten Jahre geht. Auch Noam Chomsky, der Chefdissident unter den amerikanischen Intellektuellen, sieht ihr neues Zentrum in den für die USA wirtschaftlich so wichtigen asiatischen Regionen. By 1970, it was pretty obvious that the world was becoming what was called tripolar. 1970 war es offensichtlich, dass die Welt, so wie sie aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen war, tripolar wurde. Es gab im Wesentlichen drei Machtzentren, die ökonomisch in etwa miteinander vergleichbar waren. Nordamerika, Europa und die sich schnell entwickelnden asiatischen Länder, damals mit dem Zentrum Japan. Heute verfügt Nordostasien global gesehen über zwei der wichtigsten industriellen Volkswirtschaften, Südkorea und China, das gerade zu einer gigantischen Industrienation wird. Sibirien verfügt über ausgedehnte Ressourcen, auch Öl. Und in Nordostasien ist das Bruttosozialprodukt viel größer als in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Nordostasien spielt eine zunehmend wichtigere Rolle im Handel und hat Aussichten, sich in eine selbstständige Richtung zu entwickeln. Und daher ist einer der Gründe, weshalb die USA so stark daran interessiert sind, die Ölreserven im Nahen Osten, vor allem am Persischen Golf, aber auch in Zentralasien zu kontrollieren, die Rolle als Führer der Weltherrschaft zu behalten. Wenn man die Energiereserven der Welt beherrscht, verfügt man über ein mächtiges Mittel, um die Bildung und eigenständige Entwicklung anderer Machtblöcke zu verhindern. Das ist einer der wichtigsten Gründe für die Invasion im Irak und übrigens auch für die Invasion in Afghanistan. Die Vorherrschaft über Ressourcen und Märkte zu sichern. Diese Diagnosen von Thewlite und Chomsky sind keineswegs abwegig. Doch oft zeigt sich in solchen wirtschaftsstrategischen Argumentationen ein nicht gerade neuer Mangel linker Politikanalytik. Sie kratzt nur an der Oberfläche ökonomischer Faktoren und blendet komplexere Zusammenhänge, etwa des internationalen Finanzsystems oder der Problematik globaler Ressourcenpolitik, aus, um dem neuen Imperium nur die politischen Machtattitüden vorzuhalten. Sehr viel tiefer historisch ausgerichtet sind die Überlegungen Peter Benders. Der ehemalige politische Journalist, von Hause aus Althistoriker, hat sich ebenfalls mit den Verlockungen der Macht beschäftigt, die sich für Imperien wie die USA ergeben. Sie können so ziemlich alles tun, die Macht ermöglicht ist, und am Ende rechtfertigt die Macht es auch. Das ist ein Irrsinnszustand. Der hat also bei Rom dazu geführt, dass wie ein Imperium entstand, ein richtiges Reich. Bei den Amerikanern geht es jetzt darum, dass sie sich überlegen, jedenfalls die weiterdenkenden Köpfe, sind wir ein Empire, sollen wir ein Empire werden? Ist Empire eigentlich so schlecht, wie wir früher gedacht haben? Kann nicht Empire sogar eine recht segensreiche Einrichtung sein, wenn es ein wohlwollendes Empire ist, was dafür sorgt, dass Frieden, Stabilität herrscht, dass freier Handel Demokratie ist und die üblen Diktatoren abgeschafft werden? In Vergleichen mit dem römischen Imperium ist Bender der Frage nachgegangen, ob sich die Rolle der USA im Lichte ihrer Historie heute überhaupt durch den Status eines Imperiums kennzeichnen lässt. Aufschlussreich ist Benders historisches Panorama schon allein, weil es zeigt, dass in den USA selbst nicht erst seit den 90er Jahren über ein amerikanisches Imperium nachgedacht wird. Dieses Selbstverständnis entstand vielmehr bereits mit ihrer Gründung im 18. Jahrhundert. Interessant scheint mir, dass die Vereinigten Staaten sich immer mit dem Rom verglichen haben, das ihren eigenen Zustand, ihrem eigenen Entwicklungsstadium, wenn Sie wollen, am besten entspricht. Das heißt, die Zeit, von der Sie sprechen, ist die Zeit, in der sich die Vereinigten Staaten von England losgekämpft haben. Und da ist ihr Vorbild eben das republikanische Rom. Und das üble Rom begann bei Caesar und dann bei Augustus. Jetzt sind die Amerikaner erste Weltmacht, eine imperiale Macht. Da ist ihr Vergleichsobjekt auf einmal das kaiserliche Rom, was, finde ich, einleuchtend ist. Allerdings kommt Bender zu dem Schluss, dass sich die USA seit ihren Anfängen vor allem in zwei Punkten wesentlich vom römischen Imperium unterscheiden. Der erste: Vieles, was einem in diesem Land rätselhaft und schwer verständlich ist, findet nicht immer, aber sehr oft seine ökonomische Erklärung. Für die Römer waren es eigentlich immer militärische Gefahren. Für die Amerikaner waren es sehr lange vorwiegend wirtschaftliche Gefahren. Und der zweite Punkt? Die Römer sind keine Ideologen. Die Amerikaner sind in diesem Sinne Ideologen. Schon mit den ersten Einwanderern, die dort auf diesen anderen Kontinent gingen, kam das Gefühl, dass sie dort den wahren Glauben, ein neues Jerusalem aufbauen. Diese Vorstellung, die Christlichkeit vorbildlich zu entwickeln, hat sich dann säkularisiert. Das heißt, sie hat sich dann auf politische Ideale hin verändert. Wirtschaft und Religion sind demnach die Pfeiler, auf denen im Unterschied zum römischen Imperium das amerikanische seit seinen Anfängen gründet. In diesem Sinn ist es eine andere, nämlich spezifisch moderne Form von Imperium. Und um die gefährliche Dynamik seiner heutigen Lage zu begreifen, muss man diese Pfeiler von Geld und Glauben genauer betrachten. Erstes Kapitel: Dollars damn me. Die amerikanischen Schriftsteller. Kaum entstand nach der Unabhängigkeit in den USA eine eigenständige Literatur, da tauchten Geld und Glauben in ihr auch schon als Leitmotiv auf. Aber was vielleicht noch erstaunlicher ist: James Fenimore Cooper, der erste amerikanische Klassiker, der in die Weltliteratur einging und mit seinen Schilderungen der Wälder und Prärien der neuen Welt noch einen Goethe und Adalbert Stifter beeindruckte, ließ seine berühmteste literarische Figur schon unbehagliche Blicke auf die ersten Konturen des künftigen Imperiums werfen. 1827 erschien die Prärie, der Schlussband von Coopers fünfteiliger Lederstrumpfsaga. Nettie Bumpur, ihre Titelfigur, steht in diesem Roman in greisem Alter und kann auf ein abenteuerliches Leben in 80 Jahren amerikanischer Geschichte zurückblicken. Gott, und Gott allein weiß, was noch alles aus der amerikanischen Welt wird und wo und wie die Umtriebe und Schwindeleien dieser Völker endigen. Ich erinnere mich gar wohl noch der Zeit, wo ein kleines Häufchen Rothäute, längs den Grenzen hinstreichend, durch ihr Geschrei ganze Bezirke in Furcht und Fieberangst versetzte. Da mussten alle Männer zu den Waffen greifen, da mussten Truppen aus entlegenen Gebieten zu Hilfe eilen, da beteten die Geistlichen, die Weiber zitterten und zagten, und nur wenige schliefen ruhig in ihren Betten, wenn die Irokesen auf ihrem Kriegspfad waren und der verfluchte Mingo mit dem Tomahawk bewaffnet erschien. Wie ist es aber jetzt? Das Land sendet seine Schiffe weithin in fremde Gegenden, um Krieg zu führen. Es gibt mehr Kanonen, als es damals Flinten gab. Es fehlt nicht an Fußvolk in Reih und Glied. Sie treten zu Zehntausenden an, sobald der Waffenruf erschallt und ihre Dienste verlangt werden. Dieses ist der Unterschied zwischen einem Bezirk und einem Staate, meine Freunde. Und ich, armes, elendes, halb abgestorbenes Wesen, wie ihr mich seht, habe leben müssen, um das alles zu erleben. Soweit eine der ersten Ahnungen in der amerikanischen Literatur, dass der Weg in den Westen des Kontinents schon bald nach der Staatsgründung in expansive Bewegungen jenseits der eigenen Grenzen überging. Der jüngste Sohn eines Großgrundbesitzers und Richters am Lake Otsego im Bundesstaat New York wurde 1823 der erste Bestseller-Autor der USA. Mit 4000 verkauften Exemplaren von Die Ansiedler allein am ersten Tag. 10 Jahre später war er jedoch in vielen Kreisen plötzlich so verhasst, dass seine Bücher in Cooperstown öffentlich verbrannt wurden. Im Aufbruchsklima seit den späten 1820er Jahren, als aber auch die sozialen Spannungen wuchsen, wurde Coopers aristokratische Auffassung von der amerikanischen Demokratie immer mehr zur Provokation. Die Vorstellung einer gottgegebenen Ordnung der Gesellschaft mit der grundbesitzenden Gentry an der Spitze war seit den Gründerjahren der USA in ihrer feudalen Elite gang und gäbe. Sie provozierte die egalitär gesonnenen Bevölkerungsschichten, die meistens von der Ostküste in den Westen auswichen. Mit Andrew Jacksons Präsidentschaft von 1828 schließlich aber das politische System der USA veränderten. Aus diesen Spannungsfeldern erklären sich die wütenden Attacken von Coopers Lederstrumpf gegen die Teufeleien des Fortschritts, die Zerstörung der Natur und die ersten Anzeichen imperialer Politik. Es wird nicht mehr lange dauern, so zieht eine verfluchte Bande von Holzschlägern und Baumfällern auf dem Fuße nach und verheert die schöne Wildnis, welche sich so breit und reich am westlichen Ufer des Mississippi hinstreckt. Alsdann wird das Land eine bevölkerte Wüstenei sein, vom Meeresgestade bis zu den Rocky Mountains. Bevölkert, sage ich, vom Abschaum und der Hefe der Menschheit und beraubt von allen Naturgaben und Lieblichkeiten, womit es die Hand des gütigen Schöpfers ausgestattet. Coopers Attacken zielten vor allem auf die puritanischen Yankees der Neuenglandstaaten, mit einer noch heute geläufigen Injurie als die Heuschrecken des Westens bezeichnet, sowie auf das Geld. Kaum einmal tauchen die Yankees in seinen Romanen auf, ohne aufs Engste mit bigotter Geldgier in Verbindung zu stehen. Als Reaktion auf bewaffnete Aufstände von Pächtern gegen den Pachtzins schrieb Cooper in nur 1,5 Jahren die 2000 Seiten seiner Little Page-Trilogie. Die Figur des Jason Newcomb, eines aus Connecticut nach New York zugewanderten Kongregationalisten, zeigt deutlich Coopers Aversionen gegen den puritanischen Geist des Geldes. Er betrat die Peterskirche in Albany mit genau demselben indifferenten und zynischen Gehabe, mit dem er, seit er sich in der York-Kolonie aufhielt, alles außer Geld zu betrachten schien. Hieß es etwa über diesen geschäftstüchtigen Störenfried von Gottes Schöpfung, den Cooper dem Geld als einziger Religion verfallen sah. Er verfehlte niemals, dem Gelde seine Achtung zu bezeigen, in welcher Gestalt es ihm auch begegnen mochte. Geld war ihm die einzige Quelle menschlicher Auszeichnung und Vornehmheit, die er ganz klar begreifen konnte. 1835 zeichnete Cooper in satirischer Verhüllung das Bild einer völlig vom Geld besessenen USA. Zu Ehren Gottes Tempel zu errichten, war ein Spekulationsgeschäft. Man pervertierte die Regierung zu einer Geldanlage, bei der es nicht um Gerechtigkeit oder Sicherheit, sondern um Gewinn ging. Der heilige Stand der Ehe bekam schnell den Charakter eines Handels und kaum jemand betete, ohne geistliche Wohltaten mit Gold und Silber gleichzusetzen. Wie tief Cooper allerdings selbst vom puritanischen Geist des Geldes angesteckt war, den er den Emporkömmlingen aus Neuengland unentwegt vorwarf, zeigt in der Little Page-Trilogie ein kurzer Passus, der das glückliche Geschick seiner eigenen Familie im Jahre 1785 preist. Das reißende Wachstum New Yorks bewirkte, dass unsere unbebauten Grundstücke in der gedeihenden Stadt rasch einen hohen Marktwert bekamen. Und wir fanden uns bald reicher, als man zum Glücklichsein nötig hat. Ich hoffe aber, wir haben die Gaben der Vorsehung niemals missbraucht. Reichtum als Gabe der Vorsehung. Der Mann, der gegen die protestantische Ethik des Kapitalismus wetterte und sie so als Leitmotiv in die amerikanische Literatur einführte, glaubte selbst zutiefst an eines ihrer Kernstücke, eine Art ökonomischer Prädestinationslehre. 40 Jahre später, in den 1870er Jahren, versah ein anderer Klassiker der Weltliteratur seinen Dienst im New Yorker Hafen. Der Zollinspektor Herman Melville war damals schon über 50. Und es gab nicht viele, die noch wussten, dass er Jahrzehnte zuvor ein zuerst erfolgreicher, dann aber nur noch umstrittener Schriftsteller gewesen war. Über Moby Dick, den berühmtesten amerikanischen Roman, muss man nicht viel sagen. Jeder kennt die Geschichte des Kapitän Ahab, der auf der Jagd nach dem weißen Wal die Pequot und ihre Besatzung mit sich in den Tod reißt. Es ist eine Allegorie des rasenden Machbarkeitswahns. So gut wie unbekannt ist allerdings das Versepos Clairo, an dem der Zollinspektor Melville heimlich des Abends schrieb. Den Angelsachsen mangelt es an Güte, die Liebe anderer Völker zu gewinnen. Bei den Entrechteten sind sie verhasst, Indianern, Indern, Ost und West. Piraten sind's, der Erdball ihre Beute, grau und verlogen, Mammons Leute. Im Namen Christi, treu dem Geld, bewährt ist ihre eherne Stirn, so schänden sie den letzten Hain der Welt. Von Melville stammt der Fluch Dollars damn me, in einem Brief auf seine miserable finanzielle Lage gemünzt, als er Moby Dick schrieb. Die Verse aus Clairo fassen dagegen das Urteil des religiösen Metaphysikers unter den amerikanischen Schriftstellern über die gerade 100 Jahre alt werdenden USA zusammen. Und kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs war es eine doppelte Provokation, es von einem Halbindianer aussprechen zu lassen, der im Bürgerkrieg auf Seiten der Konföderierten kämpfte. Melville, 1819 im calvinistischen Milieu New Yorks geboren, mit schottischen und holländischen Wurzeln, kam aus einer traditionsreichen Familie des Ostküsten-Establishments. Sein Großvater väterlicherseits gehörte zu den Anführern der Boston Tea Party und war wie sein Großvater mütterlicherseits, General Peter Gansford, ein Held des Unabhängigkeitskriegs. Melvilles Verwünschung des religiös bemäntelten Ökonomismus des Geldes und des imperialen Dranges der USA war im 19. Jahrhundert ihre radikalste Kritik aus dem Geist der Religion. Und Melville war sogar so weit gegangen, über die Entdeckung Amerikas desillusioniert festzustellen: Kolumbus beendete der Erde Traum. Nun bleibt der Menschheit keine neue Welt. Mit dem endzeitlichen Pathos von Clairo hatte Melville zum letzten Mal in der modernen amerikanischen Literatur den Geldkomplex aus dem Geist der Religion selbst verworfen. Was folgte, war zwar kein Schweigen, aber Säkularisation. 100 Jahre später sind bei William Gaddis, dem unübertroffenen Epiker der Wall Street, die religiösen Wurzeln des amerikanischen Geldtraums nicht mehr zu sehen. In Das mechanische Klavier, dem letzten Roman des 1998 gestorbenen Gaddis, heißt es: Geld ist das, was Amerika wirklich ausmacht. Hier, 1927, erste öffentliche Fernsehübertragung beendet die Epoche des Klavierautomaten. Hier ist es, hör dir das an. Philo T. Farnsworth gelingt erstmals die drahtlose Bildübertragung auf einen Monitor für ganze 60 Sekunden. Das Bild eines Dollarzeichens. Ein Dollarzeichen, verstehst du? In dem neuen Medium flimmerte jetzt das Dollarzeichen als Ikone. Und Geddes hatte hinzugefügt, Philo T. Farnsworth hat vor 70 Jahren den Nagel auf den Kopf getroffen, mit seinem Dollarzeichen. Denn letztlich ist es nie um etwas anderes gegangen in Amerika. Geld ist der Weisheit letzter Sinn. Geld ist das große Ziel, egal ob bei Computerherstellern, Filmstars, Baseballprofis oder Wissenschaftlern. Alle haben sie diese Dollarzeichen in den Augen. Geld und Glauben waren einst die Grundpfeiler gewesen. Inzwischen war Geld selbst die Religion geworden. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Zweites Kapitel, Max Weber goes west. Ausgerechnet ein so eingefleischter Alteuropäer wie der in Berlin aufgewachsene und von Heidelberg zuletzt nach München gegangene Max Weber hat durch eine Theorie über die Entstehung kapitalistischer Rationalität unter protestantischem Einfluss erstmals die innere Landschaft westlicher Wirtschaftsdynamik ausgeleuchtet, die Amerika seit dem frühen 17. Jahrhundert so tiefgreifend verwandelte. Es ist bezeichnend, dass Weber in seiner protestantischen Ethik den Blick vor allem auf Amerika und den Puritanismus richtete. Aus seinem Blickwinkel von 1904 war die neue Welt mit ihrer entfesselten Ökonomie das geeignetere Beobachtungsfeld als Europa mit seinen noch asynchronen Geschwindigkeiten, um die religiösen Antriebe der kapitalistischen Dynamik idealtypisch zu bestimmen. Weber reiste sogar ein Vierteljahr lang durch die USA, bevor er den zweiten Teil der protestantischen Ethik schrieb. Und anders als mitreisende Kollegen wie der Theologe Ernst Troeltsch oder der Historiker Karl Lamprecht, betrachtete er New York, Chicago oder Oklahoma mit einer auf abfällige Werturteile europazentrierter Professoren verzichtenden Neugier, auf die sich im amerikanischen Großlaboratorium des modernen Kapitalismus zeigenden Phänomene. Der Bielefelder Historiker Joachim Rathkau, Autor einer großen Max-Weber-Biografie, erläutert das Neue an der sogenannten Weber-These, die ihren Namensgeber damals weltberühmt machte. Nicht so, die traditionell liberale Sicht ging ja eher dahin, den modernen Kapitalismus, die moderne Wissenschaft im Gegensatz zu den religiösen Traditionen zu sehen. Weber hat nun dargestellt, dass beides sehr intim miteinander verwoben ist. Aber ich meine, Webers These ist ja heute oft ähnlich banalisiert worden wie Einsteins Relativitätstheorie. Beide sind ja 100 Jahre alt. Aber die Raffinesse der berühmten Weber-These beruht zum Teil auch in dem Gedankenspiel. Nicht die Art und Weise, wie er eine Wahlverwandtschaft entwirft zwischen Kapitalismus und Protestantismus. Nicht einfach eine Kausalität. Und was mich besonders beeindruckt hat, und das ist, hat zu meinem Erstaunen noch kaum je Beachtung gefunden, die Prämisse der Weber-These, dass es einen gewaltigen Push gebrauchte, damit der moderne Kapitalismus entstand und vor allem auch nachhaltig wurde. Aus purem Pragmatismus, aus purer Geldgier heraus konnte er nicht entstehen, sondern es musste der Druck einer Verzweiflung, der Angst vor Verdammnis da sein. Und die Prämisse des Ganzen, die Voraussetzung ist auch bemerkenswert, nämlich, dass der Mensch von Natur aus eigentlich sich einer solchen strikten Arbeitsdisziplin, vor allem Zeitdisziplin, nicht unterwirft. Dass es irgendwie einen ganz starken, mächtigen Antrieb von außen brauchte. Für Weber war damals die große Frage gewesen, wie sich der rasende Zug des Kapitalismus überhaupt hatte in Gang setzen und den überkommenen Lebensalltag, etwa durch die Industrialisierung, so tief verändern können. Angesichts der westlichen Dominanz in der ersten Globalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts war es nicht verwunderlich, dass Weber mit diesem ursprünglichen Push einen westlichen Sonderweg der Ökonomie und ihr entsprechender Lebensformen beginnen sah. Diesen westlichen Sonderweg in der Weltgeschichte gibt es natürlich nicht. Diese expansive Dynamik und diese Eskalation des modernen Industriekapitalismus ist ja nichts Normales in der Weltgeschichte. Es ist etwas Außergewöhnliches. Und das hat Weber immer mehr erkannt, auch weil er mit wachsender Besessenheit auch über andere außerwestliche Kulturen las. Die Richtungszeichen zu diesem westlichen Sonderweg fand Weber in puritanischen Urtexten der amerikanischen Auffassung von Ökonomie, wie Benjamin Franklins Ratschlag an einen jungen Kaufmann von 1736. Darin hatte der Erfinder, Philosoph und Diplomat aus Boston, zu den Verfassungsvätern von 1787 gehörig, eine später sprichwörtliche Pflichtethik des Gelderwerbs formuliert. Damals noch an der englischen Kolonialwährung orientiert. Bedenke, dass die Zeit Geld ist. Wer täglich 10 Schilling durch seine Arbeit erwerben könnte und den halben Tag spazieren geht oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er nur 6 Pence für sein Vergnügen ausgibt, nicht dies allein berechnen. Er hat neben dem noch 5 Schilling ausgegeben oder vielmehr weggeworfen. Wer ein Mutterschwein tötet, vernichtet dessen Nachkommenschaft bis ins 1000. Glied. Wer ein 5-Schilling-Stück umbringt, mordet alles, was damit hätte produziert werden können. Ganze Kolonnen von Pfund Sterling. Kapitalembryonen zu morden, hat Max Weber kommentiert, sei im modernen Kapitalismus eben ein ethischer Defekt. Entscheidend an diesem Vademecum ökonomischen Lebens ist allerdings der religiöse Hintergrund. Die künftige Vermehrung von ein paar Schilling zu Kolonnen von Pfund Sterling erscheint hier einerseits prädestiniert und der Verstoß gegen diese göttliche Fügung des Geldmarktes als ein Kapitalverbrechen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Furcht vor Verdammnis, das ist die religiöse Antriebskraft, die nach Weber den Kapitalismus in Bewegung setzt. Untermauert hat Max Weber seine Theorie der religiösen Dimension des Kapitalismus durch den Hinweis auf eine zuerst eigentlich paradox erscheinende Beobachtung über die frühe Kolonialzeit Nordamerikas. Über die spezifischen Erscheinungen profitsüchtiger Rechenhaftigkeit in Neuengland, im Gegensatz zu anderen Gebieten Amerikas, wird schon 1632 geklagt. Schrieb Weber mit Blick auf Massachusetts, Benjamin Franklins Heimat, und die anderen Neuengland-Staaten, die seit 1620 aus den Gründungen der Pilgrim Fathers hervorgegangen waren. Doch über den kapitalistischen Geist in den südlichen der 13 Kolonien, Virginia, den beiden Carolinas und Georgia, hieß es: In den Nachbarkolonien, den späteren Südstaaten der Union, war er ungleich unentwickelter geblieben, und zwar obwohl diese letzteren von großen Kapitalisten zu Geschäftszwecken, die Neuengland-Kolonien aber von Predigern und Graduates in Verbindung mit Kleinbürgern, Handwerkern und Yeomen aus religiösen Gründen ins Leben gerufen wurden. Es waren also nicht so sehr Geschäftsleute wie die der Virginia Company of London, die lange vor den Puritanern in Virginia siedelten, sondern strenggläubige Flüchtlinge aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts religiös zerrissenen Europa, die den Geist von Benjamin Franklins Geldlogik prägten. Der Selbstzweck, zu dem Geld in der ökonomischen Moderne wurde, ging ins Fundament der USA wie ein Sakrament ein. Lange ist Webers protestantische Ethik, nicht zuletzt in den USA selbst, als eine Hymne auf den westlichen Kapitalismus missverstanden worden. Je mehr er erkannte, dass auch außerwestliche Zivilisationen an sich hochentwickelt waren, an sich viele Voraussetzungen besaßen, auch technische Voraussetzungen für eine moderne Industriegesellschaft, desto mehr wurde es ihm zum großen Rätsel, wieso nicht dafür in China ein moderner Industriekapitalismus entstanden ist. Und gerade aus dieser großen Frage heraus beginnt ja seine letzte Lebensphase, wo er so eine ganz grandiose Gegenprobe zu machen versucht zu seiner protestantischen Ethik. Die Gegenprobe zu machen hieß, in späten Werken wie der Wirtschaftsethik der Weltreligionen traten immer stärker die auf dem westlichen Sonderweg umgangenen Alternativen östlicher Lebensauffassungen in den Vordergrund. Diese Verlagerung der Gewichte hatte sich jedoch schon am Ende der protestantischen Ethik in dem Bild angekündigt, dass die Rationalität des westlichen Kapitalismus ein stahlhartes Gehäuse geworden sei. Das, wie es im düsteren Ton eines Propheten hieß, den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden, nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen, mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffes verglüht ist. Und in Anspielung auf Nietzsche hatte er, mit Blick auf die höchste Entfesselung dieses Lebensstils in den USA, geschrieben: Für die letzten Menschen dieser Kulturentwicklung könnte das Wort zur Wahrheit werden: Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz. Dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben. 100 Jahre bevor der westliche Lebensstil tatsächlich an seine Grenzen stößt, hatte Weber in Amerika schon die Vorzeichen künftiger Krisen entdeckt. Ich meine, gerade sein universaler Pessimismus, auch seine Grundüberzeugung, dass Kampf das Schicksal der Menschen ist und immer sein wird, rührt auch von einem Bewusstsein der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen. Das ist ein Unterton seiner Schriften, der bislang wenig beachtet worden ist. Ich meine, sein Zeitgenosse Werner Sombart, mit dem er ja lebenslang so eine ganz merkwürdige Beziehung aus Sympathie und Aversion hatte. Nicht der hatte mir ein optimistisches Naturell und er hoffte auf die kommende Solarenergie. Weber war in dieser Hinsicht düsterer. Drittes Kapitel: Jamestown oder ein Wirtschaftsimperium entsteht. Aurora Borealis, the icy sky at night, paddles cut the water in a long and hurried flight from the white men to the fields of green in the homeland we've never seen. Die erste dauerhafte angloamerikanische Siedlung in den späteren USA wurde 1607 von Kolonisten der Virginia Company of London unter Führung von Captain John Smith in Jamestown gegründet. Damit die Siedlung dauerhaft werden konnte, musste die Suche von Handelswegen nach Indien jedoch fürs Erste vergessen werden und zur geografischen, die ökonomische Entdeckung Amerikas hinzukommen. Klaus Teweleit hat den Versuch, der Kolonie eine ökonomische Grundlage zu verschaffen, in seinem Pocahontas-Projekt rekonstruiert. Erstens gibt es Jamestown. Sagen wir mal, das weniger religiös Bestimmte, ne, geht voraus. Das ist Jamestown, das ist Pocahontas, John Smith. Das sind die Leute, die nicht primär siedeln wollen, die erstmal hingehen, um zu gucken, ist da nicht doch die Nordwestpassage, kommen wir nicht da auf dem Weg nach Indien. Und dann nach und nach merken, das Land hört nicht auf, da kommen zwar Seen und Wasserfälle, aber es geht immer weiter. Und schließlich kriegen sie es raus, es geht bis Mexiko, wo die Spanier schon sind. Ne? Das ist also keine Wasserbrücke zu finden. St. Lorenzstrom oben haben sie probiert, alle Flüsse so gefahren und dann gemerkt, irgendwo kommen sie an Quellen und nicht an Ozean. John Smith ist ja auch Kartenzeichner. Schon in der frühen Neuzeit ist es für Europäer selbstverständlich, sich in fernen Ländern nur dort anzusiedeln, wo es etwas zu holen gibt, womit sich Handel treiben lässt. Dann entsteht der Siedlungsgedanke. Sie merken, sehen, hier ist das schönes Holz und Wildbrett und wunderbar. Und wenn wir das abroden, dann lernen sie den Tabakanbau. Und der Tabakexport ist schon entwickelt bis 1620, so dass die Kolonie davon leben kann. Innerhalb von 13, 14 Jahren haben sie das geschafft. Während die Mayflower-Leute ja erst 1621 landen. Da ist diese erste Kultur, eine Südkultur, schon fertig. Und die hat probiert, 3-4 Jahre lang über die Vermischung Pocahontas, John Rolfe. Es hat eine Mischehe gegeben und die sollte auch ein Modell sein. John Rolfe, Tabakpflanzer mit Pocahontas, dieser Häuptlingstochter. Und mit Konzepten für indianische Colleges, auf die Algonquin-Indianer dort ihre Leute schicken sollten, was sie nicht machten. Und 1622, nach 15 Jahren, kommt es zum Krieg und dieses Konzept stirbt. Auch aufgrund unter anderem von Einflussnahmen Londoner fundamentalistischen christlichen Leute, die nicht dieses Vermischungskonzept wollten. Die siegen jedenfalls. In der Mischkultur von Indianern und Europäern, die zuerst vor einige Jahre entstand, wurde die Kolonie durch ein indianisches Exportprodukt erst überlebensfähig. 100 Jahre lang leben sie vom Tabak, vom Tabakexport, von der Tabakbearbeitung und Ersetzung und Bekämpfung des spanischen Tabaks auf dem Weltmarkt, dem sie den Rang ablaufen. Überhaupt entsteht die Idee des Weltmarkts im Tabakexport Amerikas. Die Idee ist vorher nicht vorhanden. Weltmarktfähigkeit war für die ersten Amerikaner aus Europa von Anfang an ein Muss. Ohne Erlöse aus dem Tabakexport wäre die Kolonie schnell vom Nachschub, vor allem an Waffen und Werkzeugen, abgeschnitten worden, die ihre Vormacht und Expansion auf dem neuen Kontinent sicherten. Im Gegensatz zu früheren Weltreichen hatte bereits der Ursprung des amerikanischen Imperiums einen Weltmarkthorizont. In einem berühmten Pamphlet des 19. Jahrhunderts, das den Fortschritt feierte, dem Kommunistischen Manifest, ist Amerikas genuinem Anteil daran ein Denkmal gesetzt. Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt hat dem Handel, der Schifffahrt, den Landkommunikationen eine unermessliche Entwicklung gegeben. Seit ihrer Unabhängigkeit ist Weltmachtpolitik für die USA eine eher dubiose europäische Angelegenheit geblieben. Weltmarktpolitik zu treiben, war das neue Maß, dessen Rationalität sie der alten Welt entgegensetzten. Das lässt sich bis heute erkennen. Die oft attackierte Widersprüchlichkeit, in Konflikten keineswegs immer auf die demokratische Karte zu setzen, sondern oft auch auf Ölpotentaten oder Militärdiktatoren, löst sich sofort auf, wenn weltmarktpolitische Aspekte berücksichtigt werden. Umgekehrt heißt das aber, dass sie auch politisch unzweifelhaften Entscheidungen der USA zugrunde liegen. Peter Bender. Vieles, was einem in diesem Land rätselhaft und schwer verständlich ist, findet nicht immer, aber sehr oft seine ökonomische Erklärung. Für die Römer waren es eigentlich immer militärische Gefahren. Für die Amerikaner war es sehr lange vorwiegend wirtschaftliche Gefahren. Das heißt, die Sorge, dass der freie Welthandel, der eine Existenzvoraussetzung für amerikanische Wirtschaft, für die amerikanische politische Stabilität war, durch Diktatoren beispielsweise, sagten sie, wenn ganz Europa unter Hitler fällt, ganz Ostasien, eine sogenannte neue Ordnung der Japaner fällt, entstehen autarke Wirtschaftssysteme und unsere Wirtschaftsmöglichkeiten werden auf eine Weise eingeschränkt, die wir innenpolitisch auch nicht überstehen können. Ob für die Historie oder die aktuelle Politik der USA. Die Ökonomie mit ihren religiösen Verheißungen ist nach wie vor der wichtigste Schlüssel. Viertes Kapitel: Wie Imperien zerfallen. »1987 veröffentlichte der englische Historiker Paul Kennedy seine große Studie über den Aufstieg und Fall der großen Mächte. Vom kurz darauf folgenden Ende der Sowjetunion waren darin zwar nur die ersten Vorzeichen registriert. Allerdings hatte der heute in Yale lehrende Kennedy auch wesentlich weiter zurückreichende Zeiträume und Zusammenhänge im Auge, als er die Lebenszyklen von Imperien unter die Lupe nahm.« Paul Kennedys Blick war auf die Zeit seit 1500 gerichtet und er legte besonderes Gewicht darauf, die Einflüsse der Ökonomie zu berücksichtigen. Schon das Eckdatum des Jahres 1500 zeigt, dass es speziell um die Lebenszyklen jener modernen Imperien ging, die nach der Entdeckung Amerikas auf der Bühne des Weltmarkts agierten. Seit dem Zeitalter des sich entwickelnden modernen Kapitalismus, so Kennedys Prämisse, entscheiden in erster Linie ökonomische Faktoren das Schicksal von Imperien. So beschrieb er etwa, wie Großbritannien sinkende Anteile an der weltweiten Industrieproduktion und am Welthandel seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Zerfall des britischen Empire ankündigten. Umgekehrt war der Aufstieg der USA zur Weltmacht ebenfalls früh an Entwicklungen industrieller Kapazitäten und effizienter Ressourcennutzung zu erkennen. Die Ablösung des britischen Empire durch die USA war der Wendepunkt, der zum Gipfel amerikanischer Machtentfaltung am Ende des 20. Jahrhunderts führte. Nicht ohne allerdings auch schon Vorzeichen eines späteren ökonomischen Machtverfalls erkennen zu lassen. Je weiter sich Paul Kennedy in der Ära nach dem Zweiten Weltkrieg den 80er Jahren näherte, als die Hegemonie der USA auf ihren Höhepunkt zulief, desto deutlicher sah er Indikatoren für langfristige Trends ihres ökonomischen Niedergangs. In schroffem Widerspruch zu einem schon damals ziemlich realitätsfernen Bild von ihrer Wirtschaftskraft schrieb er: Ihr Niedergang wird im Moment noch überdeckt von den enormen militärischen Kapazitäten des Landes und auch dadurch, dass es ihm gelungen ist, den amerikanischen Kapitalismus und die amerikanische Kultur zu internationalisieren. Welche ökonomischen Indikatoren hatten zu dieser Diagnose geführt? Diese bestanden im nachlassenden Wachstum der Produktivität, in ansteigenden Haushaltsdefiziten der Bundesregierung, die man als keynesianischen Antrieb für die Wirtschaft ansehen konnte, dies aber zum Preis so hohen Kapitalimports, dass das Land sich von einem Nettogläubiger in einen Nettoschuldner verwandelte. Und in den zunehmenden Schwierigkeiten amerikanischer Firmen mit importierten Automobilen, Elektrogeräten, Küchengeräten und anderen Produkten zu konkurrieren. Tatsächlich ist der Verfall der industriellen Konkurrenzfähigkeit der USA, von wenigen Sektoren wie der Rüstungsindustrie abgesehen, bis heute ungebrochen. Das Barometer dafür sind ihre mittlerweile auf jährlich fast 700 Milliarden Dollar angestiegenen Handelsbilanzdefizite. Nur solange sie entsprechende Kapitalzuflüsse aus dem Ausland decken, fällt die Ökonomie des angeblich reichsten Landes der Welt nicht wie ein Kartenhaus zusammen. Wobei der Kapitalbedarf der zum Superkonsumenten gewordenen Supermacht die Weltwirtschaft immer tiefer in die Verschuldungsspirale mitreißt. Paul Kennedy hatte schon damals auf die Entkopplung der Finanzmärkte hingewiesen, das parallele Anschwellen der berüchtigten Finanzblase. Diese amerikanischen Handels- und Haushaltsdefizite interagieren jetzt mit einem neuen Phänomen in der Weltwirtschaft. Und das ist die Verlagerung der internationalen Kapitalströme weg vom Handel mit Gütern und Dienstleistungen. Aufgrund der wachsenden Verflechtung der Weltwirtschaft ist das Handelsvolumen sowohl bei Industriegütern als auch bei Finanzdienstleistungen weit größer denn je zuvor. Und zusammengenommen mag es sich auf etwa 3 Billionen im Jahr belaufen. Aber diese Summe wird jetzt weit von den unglaublichen Kapitalströmen übertroffen, die sich auf die Geldmärkte der Welt ergießen. Allein der Euro-Dollar-Markt mit Basis in London hat ein Volumen, das mindestens 25 Mal so groß ist wie das Volumen des Welthandels. Dieser Trend wurde auch durch die US-Defizite stimuliert, da die Regierung in Washington die gähnende Lücke zwischen ihren Ausgaben und ihren Einkünften nur durch das Aufsaugen gewaltiger Summen flüssigen Kapitals aus Europa und Japan schließen konnte. 250 Jahre nachdem Benjamin Franklin die religiösen Antriebe und Verheißungen des modernen Kapitalismus auf den Puritanismus zurückgeführt hatte, sind gerade dessen Halluzinationen einer prädestinierten Selbstvermehrungslogik von Kapital zur höchst prekären Realität der Weltwirtschaft geworden. Als Paul Kennedy vor knapp 20 Jahren erstmals die Fakten des amerikanischen Dilemmas zusammentrug, war noch kaum abzusehen, dass diese ökonomischen Instabilitäten schon bald von 2 weiteren selbsterzeugten Störfaktoren verstärkt werden sollten. Dem Ende des Ölzeitalters sowie den langsam zu spürenden Veränderungen der Biosphäre, wie dem Klimawandel. Nach 500 Jahren sieht es so aus, als würde die Epoche des Aufstiegs der westlichen Welt von mehreren Folgeeffekten an ihren kritischen Punkt getrieben. Fünftes Kapitel: Der westliche Sonderweg. Max Weber hat das lange unangefochtene Theorem von den säkularisierenden Tendenzen der Moderne erheblich erschüttert, als er die kapitalistische Dynamik Amerikas von religiösen Motiven wie der Furcht vor Verdammnis oder Verheißungen absoluten Reichtums angetrieben sah. Lange ist ignoriert worden, dass Weber im religiösen Wirtschaftsrationalismus des Westens einen Sonderweg sah, der in einer vom industriellen Raubbau an fossilen Brennstoffen und anderen Ressourcen ausgeglühten planetarischen Landschaft enden könnte. In der Literatur des künftigen amerikanischen Imperiums tauchten, obwohl die natürlichen Ressourcen auf dem Kontinent schier unerschöpflich schienen, gleich zu Beginn die ersten Warnungen auf, wie zerstörerisch der westliche Typus ins neue Eden dieser göttlichen Wildnis einfiel. James Fenimore Cooper hat in The Pioneers 1823 festgehalten, wie an der Frontier mit Kanonen nach Wildtauben geschossen wurde, wie man ganze Seen trockenlegte, um aller Fische auf einmal habhaft zu werden. Man jagte mehr, als man brauchte. Die Ressourcen der Natur wurden ohne Rücksicht geplündert. Das erlegte Wild verfaulte auf der Prärie und in den Wäldern. Gerodete Baumstämme wurden auf einen Haufen gerollt und angezündet. Heißt es in einer nordamerikanischen Kulturgeschichte. Die Reihe lässt sich bis heute zu den 50.000 Bohrungen nach letzten Resten fossiler Brennstoffe in den USA fortsetzen, die in 5 Jahren verbraucht sein werden. Neben dem Kapitalhunger des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten, das aber vor allem ein Land grenzenloser Wünsche war, erklärt auch sein Energiehunger, warum für die auf dem westlichen Sonderweg den Europäern immer einige Jahre vorauseilende USA die Globalisierung zum kategorischen Imperativ wurde. Aus mehreren Gründen haben die Westsysteme die Unmöglichkeit, in diesen Systemen die Leute zu beschäftigen im bisherigen Arbeitsmodus. Industriell, verwaltungsmäßig, dienstleistungsmäßig, sonst wie. Sie wollen das lösen im alten kolonialistischen Sinn. Man will die Macht haben, von diesen Systemen aus die Welt als Rohstoff zu benutzen. Ganz gleich, welche Teile. Wenn bestimmte Bedürfnisse bei ihm auftauchen, ob das Rohstoffe an Menschen sind, das Öl kann Silizium sein. Dafür will man die Grenzen frei haben. Das berührt einen Punkt, der den Leuten genauso wenig bewusst ist und auch genauso unheimlich ist, wie diese Prozesse in den Lebensvorgängen im Alltag, die ich in Buch der Könige beschreibe, wo ich das Personenverzehr nenne. Dass auch der andere, mit dem man zusammenlebt, gehört in einer gewissen Weise zum Material, der Rohstoff der Welt, an dem man sich entwickelt oder mit dem man kooperiert oder dem man sich einverleibt oder wie immer. Sagt Klaus Teweleit und fügt mit Blick auf die Globalisierung hinzu. Zumindest die Militärs tun das, die ja nicht unwichtig sind. Und es tun bestimmte Industriebosse, die traditionell gewohnt sind, wenn was hier nicht klappt, dann gehen wir halt in den Weltbereich, wo wir das finden, was wir brauchen. Und das kriegen wir schon hin. Sei es mit Unterstützung von Leuten, die da sitzen, sei es mit Konflikten, die wir stiften, sei es mit unserer militärischen Übermacht, mit unserem Know-how. Dieses Ganze, das Westliche, westlich seit der Renaissance, sagen wir mal so. Westlich ist seit der Renaissance eine Praxis, die sich nach ihrer Kulmination in 1,5 Jahrhunderten industrieller Revolutionen anschickt, Herman Melvilles resignierende Verse zum 100. Jahrestag der USA einzulösen. Im Namen Christi, treu dem Geld, nun auch den letzten Hain der Welt zu schänden. Klaus Teweleit sieht in solcher funktionalen Religiosität einen eigentümlichen Zug okzidentaler Herrschaftstechniken. Die Akzeptierung der Machbarkeit der Welt ist durch diese Technik von Anfang an gegeben. Deswegen ist auch keine dieser Kulturen, von den Griechen an bis zu den Amerikanern und sonst wohin, wirklich religiös in einem Sinne wie bestimmte indianische Populationen, die Azteken zum Beispiel, religiös waren. Du wirst geopfert, du gehst in die Erde ein, das wächst wieder neu, da erscheinen andere Menschen, in denen sind die vorherigen enthalten. Das glaubt kein Christenmensch. Sie sind von Anfang an vollkommene Atheisten in dem Punkt, als sie den Indianern Zirkus vorspielen. Das hat nichts mit Religiosität zu tun, sondern es hat mit Imperien zu tun. Das neue Jerusalem bauen ist Imperium bauen. Sie haben ihre Religiosität natürlich, wenn sie beten. Sie haben sie vor der Schlacht. Sie beten zum Himmel, dass sie siegen mögen und den Kampf überleben. In diesen 20 Minuten sind sie absolut religiös. Dann gehen sie aber raus und setzen sich eine andere Brille auf und dann sind sie was ganz anderes. Dann sind sie Strategen, dann sind sie strukturelle Kämpfer. Das ist strategisch durchkalkuliertes Denken auf allen Ebenen. Das ist der westliche Typ, der beherrscht die Welt. Längst ist es keine imperiale Machtattitüde mehr, die Welt zu beherrschen. Es ist der pure Zwang. Jedenfalls solange am westlichen Lebensstandard festgehalten wird, bis auch seine externen Quellen erschöpft sind. Die hartnäckig verdrängte Abhängigkeit der USA von ständigen Zuflüssen an Waren, Energieträgern und Kapital müsste eigentlich ein Menetekel für alle die sein, die ihnen auf dem westlichen Sonderweg folgen. Ökonomisch gesehen ist Imperium heute nur ein anderes Wort dafür, dass Amerika für die amerikanischen Wünsche zu klein geworden ist. Nachdem ihm auch die bevölkerungsreichsten Länder der Erde auf dem westlichen Sonderweg folgen, wird es nicht lange dauern, bis sich auch die Erde für diese Wunschökonomie als zu klein erweist. Dann bleibt nur noch, mit freundlicher Unterstützung von Hollywood und der NASA, die Expansion ins Weltall. has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Das Empire des Geldes oder eine kurze Geschichte Amerikas. Ein Feature von Uwe Pralle. Es sprachen Viola Sauer, Christian Getschold, Thomas Holländer, Michael Langer. Regie Uwe Pralle. Redaktion Thomas Zenke.